Wesen. Ursache unbekannt. Nach Empfang dieses Signals wurden wir umdirigiert. Ein Auszug aus Kapitän Jasons Bordbuch folgt wie gespeichert. Wir sind auf halbem Weg zwischen Ras Al Ghul und Koma Berenice geweckt worden. Kontrollzentrum Erde hat uns angewiesen, den Grund für ein 300 Jahre altes Notsignal vom vierten Planeten um den Stern NGC 1099 zu ermitteln. Nach der Stärke des Signals zu urteilen, dürfte die Mannschaft längst zu Staub zerfallen sein. Die Nachricht ist auch verstaubt. Etwa 250 Jahre hat ihr niemand Beachtung geschenkt. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Auch nicht, warum man sie plötzlich hervorgekramt hat. Es handelt sich wohl bloß um eine Routineuntersuchung. Wir sind unterwegs, nicht um zu helfen, sondern nur, um einen Notizzettel zu finden, damit eine gescheiterte Expedition endgültig in den Archiven der Bürokratie begraben werden kann. Dass eine Expedition scheitert, ist unerheblich. Aber dass die Ursache unbekannt ist, bringt die Papiere durcheinander. Die Marco Polo erreichte den Planeten NGC 1099-4 50 Jahre nach der Kursänderung. Während dieser Zeit wurde die Mannschaft mit Hilfe des Hibernators in einen zeitlosen Tiefschlaf versetzt. Die Fahrt verlief ohne Komplikationen. Als die Marco Polo in eine Kreisbahn um den Planeten einschwenkte, wurde die Mannschaft geweckt. Aufnahme folgt wie gespeichert. Observator 1, Acheron. Etwa 65% Wasser, Kontinente mit irdischer Vegetation. Große Wahrscheinlichkeit für intelligentes Leben. Danke. Irgendwelche Funkkontakte? Nein, nichts. Na, so intelligent können die mutmaßlichen Lebewesen da unten nicht sein. Was ergeben die Analysen der Landschaftsformation, Gaia? Keine Anzeichen für Städte, Straßen oder ähnliche Spuren einer Zivilisation. Merkwürdig. Bist du sicher, Ackermann? Ja, ich bleib dabei, dass dieser Planet aller Wahrscheinlichkeit nach von intelligenten Wesen bewohnt ist. Fallt nicht über mich her, ich habe die Schemata nicht entworfen. Die Auswertung der Messdaten ergab eine Wahrscheinlichkeit von 92% für intelligentes Leben, obwohl von der Kreisbahn aus keine Siedlungen oder Ähnliches zu sehen waren. Meinen Analysen zufolge war das günstigste Landegebiet ein Küstenstreifen auf dem größten Kontinent. Ich errechnete eine Wahrscheinlichkeit von 80%, dass die Dagama in der gleichen Gegend gelandet war. Auszug aus Kapitän Jasons Bordbuch folgt wie gespeichert. Wir sind gelandet. Unsere Messinstrumente zeigen an, dass die Luftzusammensetzung der auf der Erde entspricht. Vom Kontrollraum aus erblicke ich eine subtropische Landschaft. Grüne Höhen und dahinter ein üppiger Wald. Als wir landeten, scheuchten wir ein Rudel Tiere auf, die an Antilopen erinnerten. Und Acheron hat bereits den ersten Vogel entdeckt. Auszug aus dem Tagebuch der Biologin Gaia. Folgt wie gespeichert. Dieser Planet müsste einen Namen haben. Er ist einfach zu schön, um nur unter der Bezeichnung NGC 1099-4 geführt zu werden. Unser Raumschiff heißt Marco Polo. Im Hinblick darauf und auch auf mich werde ich den Planeten Katai nennen, nach dem seltsamen Fabelland, das der forschungsreisende Marco Polo im fernen Osten entdeckte. Katai. Aber auf menschliche Wesen sind wir noch nicht gestoßen. Katai, ob auch du deinen Kubilai Khan hast? Kubilai Khan war der orientalische Fürst, dem der historische Marco Polo begegnete und in dessen Dienste er später trat. Ich bitte Kontrollzentrum Erde schon jetzt, diesem Vergleich besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Am selben Tag um 32.19 Uhr, Standardzeit, hatte die Expedition den ersten Kontakt mit Bewohnern des Planeten. Aufnahme folgt wie gespeichert. Ich bin jetzt etwa 50 Meter von einer Gruppe Eingeborener entfernt. Es sind insgesamt 7. Aus dieser Distanz sehen sie Menschen zum Verwechseln ähnlich. Vielleicht sind sie etwas größer und heller. Sie tragen einen Lendenschurz, sonst sind sie nackt. Es handelt sich um 3 Männer und 4 Frauen. Ich nähere mich ihnen. Sie bewegen sich immer noch nicht von der Stelle. Jetzt bin ich 30 Meter von ihnen entfernt. Offensichtlich sind sie unbewaffnet. Doch es gefällt mir nicht, dass sie so dicht bei dem Strauchwerk stehen. Dort kann sich ja ein ganzes Heer verstecken. Hey, nun kommen sie auf mich zu. Ich halte meinen Handlaser schussbereit. Ich komme in friedlicher Absicht. Die Männer sind ausgesprochene Riesen, sicher über 2 Meter groß. Aber ich glaube, dass ich der Einzige bin, der bewaffnet ist. Ich komme in friedlicher Absicht. Nun heben Sie die Hände und kehren die Handflächen nach außen. Sie bleiben stehen und warten auf mich. Ich glaube, dass ich die Situation unter Kontrolle habe. Auszug aus dem Tagebuch der Biologin Gaia. Folgt, wie gespeichert. Wir nennen sie Kataya. Auf den ersten Blick scheint ihre Zivilisation dem Entwicklungsstadium 4 zu entsprechen, das heißt der Bronzezeit. Sie sind freundlich. Trotz ihrer niedrigen Entwicklungsstufe wirken sie auf eigentümliche Weise intelligent. Unsere Richtlinien verlangen, zuerst die Sprache der Bewohner fremder Planeten zu erlernen. Wir gehen routinemäßig vor, doch zu unserem Erstaunen stellen wir fest, dass sie Freude daran haben, sich auch unsere Sprache anzueignen. Obwohl sie über keine Hilfsmittel verfügen, lernen sie schneller als wir. Ihre Sprachbildung wird durch einen seltsamen, gleichförmigen Rhythmus bestimmt. Vokale und Konsonanten stehen in einer gewissen Eintönigkeit zueinander. Dieses Interesse für Sprachen steht in keinem Verhältnis zu ihrer Neugier und Wissbegier, wenn es sich um andere Dinge handelt. Obwohl wir nunmehr imstande sind, direkt zu kommunizieren, sind fast immer wir diejenigen, die Fragen haben. Ich meine, wesentliche Fragen. Auszug aus Gespräch. Folgt wie gespeichert. Kannst du mir sagen, wer du bist? Du siehst, wer ich bin. Ich meine, wie heißt du? Ich heiße Ich-Du-Hier. Ich-Du-Hier ist kein Name. Ich heiße Gaia. Du heißt Gaia. Ich heiße Ich-Gaia-Hier. Gaia ist der Name, den man mir bei meiner Geburt gegeben hat. Aber du bist hier kein kleines Mädchen. Wie kannst du noch ebenso heißen? Unseren Namen müssen wir das ganze Leben lang tragen. Wie kann man das ganze Leben lang unverändert bleiben? Die Kataya wechseln den Namen je nach der Situation. Oder genauer, ihre Namen sind eine Beschreibung der jeweiligen Situation. Zum Beispiel, ich Gaia hier wird zu ich Acheron Gaia hier, wenn Acheron sich der Gruppe anschließt. Weitere Beispiele. Ich jage Löwenebene. Ich, du, esse hier. Das war das erste Anzeichen dafür, dass die Kataya Raum und Zeit anders erleben als die Menschen. Auszug aus einem Gespräch. Folgt wie gespeichert. Wir kommen von der Erde. Erde. Wir kommen vom Sternenhimmel. Willkommen. Möchtest du nicht genau wissen, wo wir her sind? Du kommst von der Erde, aber jetzt bist du hier. Die Überreste des Raumschiffs der ersten Expedition wurden gefunden. Keiner der Bewohner des Planeten interessierte sich für das Wrack. Die Rumpfplatten waren von Gestrüpp überwuchert. Ein Teil der Aufnahme folgt wie gespeichert. Na sowas. Die Eingangstür funktioniert auch immer. Hast du schon etwas entdeckt? Warte noch. Ich will sehen, ob ich Licht machen kann. Toll, das Reserveaggregat ist völlig unbenutzt. Riecht muffig, was? Kein Wunder, Mensch. Die Dagamar war seit über 300 Jahren verschlossen wie eine Konservenbüchse. Aber alles ist an Ort und Stelle. Nichts wurde angerührt. Nein, hier ist keiner gewesen. Sieht fast so aus, als wäre die Mannschaft nur mal kurz auf einem Ausflug. Ja, Ausrüstung und säuberlich im Schrank. Instrumente sind alle da. Tja, der Himmel weiß, was hier vorgefallen ist. Vielleicht waren die Eingeborenen vor 300 Jahren nicht ganz so freundlich wie heute. Das reimt sich nicht. Dann hätte die Mannschaft die Waffen mitgenommen. Tja, alles da. Nicht ein einziger Handleser fehlt. Man kann ja überraschend über sie hergefahren sein. Aber weshalb? Das Raumschiff wurde nicht angetastet. Ja, weshalb? Ursache unbekannt, heißt es im Notsignal. Wenigstens den Bordcomputer anzapfen könnten. Aber der hat wohl schon längst den Geist aufgegeben. Sag das nicht. Der Atomreaktor hat noch 10%. Und das heißt, wir können dem Blechkopf immer noch ein paar Fragen stellen. Jetzt riskieren, dass er seniles Zeug von sich gibt. Na, versuchen wir es. Ich schalte das Notaggregat ein. Na, was soll ich fragen? Geh nur auf die Minizellen, die noch aktiv sind. Gut. Wir müssen uns mit dem begnügen, was dabei rauskommt, egal was. Der Wind in der Nacht, der Wald im Regen, der Regen und Wind, der Wind spielt, Spiel und Lachen, Lachen im Wind, der Wind im Wald, der Wald in der Nacht und die Sterne, der Wind, die Sterne, das Lachen weit weg. Das ergibt keinen Sinn. Hört sich wie ein Gedicht an. Der Bordcomputer kann sich wohl nur noch daran erinnern, dass er seit Jahrhunderten hier im Wald liegt. Frag mal, welche Katastrophe hier stattgefunden hat. Okay. Katastrophe? Fragezeichen. Katastrophe, Katafalk, Katakombe, Katarakt, Kataster, Kataporese. Im Wald, in der Nacht, der Wind spielt und lachen, lachen im Wind. Der Wind im Wald, der Wald in der Nacht, die Nacht und die Sterne. Nein, das hat keinen Zweck. Der Kasten ist völlig senil. Keiner der Bewohner des Planeten konnte sagen, was mit der Mannschaft der Dagamar geschehen ist. Es ist auch zweifelhaft, ob sie die Frage überhaupt verstanden. Auszug aus dem Gespräch, wie gespeichert. Aber wolltet ihr denn nicht sehen, was dort drin ist? Wart ihr nicht neugierig? Berg im Wald, der nicht Stein ist, kaputt. Ich kann ihn nicht ganz machen. Man hat ihn schon ganz gemacht und weggeworfen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich kann nichts aus einem Ding machen, das andere weggeworfen haben. Hast du es weggeworfen? Nein. Dann kannst du nämlich etwas daraus machen. Ich Gaia hier würde sich freuen. Du meinst, es würde dich freuen? Warum? Berg im Wald, der nicht Stein ist, wartet. Ich erinnere mich, dass er wartet, als ich ein kleiner Junge, mein Vater nicht hier, weiß noch, dass Berg im Wald, der nicht Stein ist, wartet, als er ein kleiner Junge. Auszug aus dem Tagebuch der Biologin Gaia. Folgt wie gespeichert. Es ist offensichtlich, dass die Kataya Schwierigkeiten haben, Vergangenheit und Zukunft auszudrücken. Sie möchten alles in der Gegenwartsform sagen, im Präsens. Unsere Sprache verwirrt sie. Als er Gaia da, um es in seiner Weise zu sagen, begriff, dass ich noch immer nicht verstand, was er meinte, entnahm er dem Bachgrund eine Handvoll nassen Sand, formte eine kleine Figur, zeigte darauf und erklärte, die hätte er gemacht. Dann zerdrückte er sie zu einem Klumpen Motter. Er hielt mir den Klumpen hin und sagte, er wartet auf ich, Gaia, hier. Mir wurde klar, dass er mir bedeuten wollte, das Raumschiff warte ebenso auf mich, vorausgesetzt, ich hätte es gemacht. Ihm würde niemals einfallen, etwas aus Dingen zu machen, die andere hergestellt haben. Damit es keine Missverständnisse gibt, ist der Hinweis notwendig, dass dies nichts mit Ehrfurcht vor dem Eigentum anderer zu tun hat oder vor anderen Tabuvorstellungen religiöser oder rechtlicher Natur. Aus dem Wortbuch des Kapitäns. Folgt wie gespeichert. Nach und nach lernen wir sie besser kennen. Trotz fehlender technischer Hilfsmittel haben sie eine überraschend hochentwickelte Kultur. Es gibt keine direkte Not. Sie haben warme Kleidung, trockene Häuser, genug zu essen. Aber es gibt auch keinen Reichtum in unserem Sinne. Die Kataya zeigen erstaunlich wenig Interesse für Dinge. Wir sind immer wieder verwundert, wie gering ihre Neugier auf die Güter der Zivilisation ist, die unser Raumschiff mit sich führt. Wichtig, die Kataya sind weder apathisch noch blind für die Tatsache, dass die Marco Polo etwas völlig anderes repräsentiert, eine andere Kultur. Sie interessieren sich für uns, aber nicht für unsere Gegenstände. Das verwirrt uns. Wir suchen ununterbrochen nach Spuren, die uns einen Hinweis darauf geben können, was vor 300 Jahren passiert ist. Was geschah mit der Mannschaft der Dagama? Wir erhalten nur indirekte Informationen. Kleine Steine zu einem Mosaik. Paradoxa. Aufnahme eines Gesprächs folgt wie gespeichert. 51. Tag nach unserer Landung, an einem Lagerfeuer südlich der Höhe, die sich ins Meer erstreckt, das seicht ist. Viele erinnern sich, dass sich viele erinnern, dass Berg. Damit meint er, dass es eine Überlieferung sei von etwas, das vor langer Zeit geschehen ist. Als Berg im Himmel, der nicht Wolke ist, kommt blank und warm. Und er spricht von der Landung der Dagamar. Wohnen Menschen, verlassen den Berg, werden vom Wind verstreut, kehren nie mehr zurück, aber der Berg wartet. So? Aber immer in Form einer Legende erfahren wir nach und nach einiges über Menschen, die unserer Meinung nach die Mannschaft der Dagamar waren. Doch nie ist von einer Katastrophe oder von Gewalttätigkeiten die Rede. Die Personen der Legende sind nie Götter oder Dämonen. Wenn ein Kataya eine Legende in seiner Sprache vorträgt, ist es immer ein Gesang. Beispiel folgt, wie gespeichert. Jinse nesiva is nisya har nefelsh nene no nom se yon tevnap esyahab achial mi efperi. Reiche Menschen mit dunkler Haut, kleiner als wir, Gäste im Wald, aus dem Berg, Berg im Wald, der nicht Stein ist. Reich sind sie, aber wissen es nicht. Hände haben sie, aber gebrauchen sie nicht. Der Berg ist voll von Dingen, die sie gemacht haben. Weshalb machen sie nichts mehr? Der Berg ist voll von Dingen, die wir nicht kennen. Ihre Köpfe in gleicher Weise. Wann wird Neues Mund und Händen entschlüpfen? Reich sind sie, aber sie wissen es nicht. Um Missverständnissen vorzubeugen, dieser Gesang ist eine Überlieferung. Aber nur der Inhalt wird überliefert. Die Melodie entsteht jedes Mal neu. Die Bilder und der Ausdruck sind unvergleichbar. Dieser Gesang wurde am 53. Tag aufgenommen, an derselben Stelle wie das vorige Gespräch. Die Kultur der Kataya wird von schöpferischen Prozessen geprägt, im weitesten Sinn. Und das ist das Wichtigste in ihrem Dasein. Wichtiger als das Ergebnis. Nicht das Produkt ist für sie wesentlich, sondern die Anfertigung. Die Künstler zeichnen Bilder in den Sand, die Kataya bewundern die Kunstwerke und feiern ein Fest, während die Wellen die Bilder wegwaschen. Ihre Dichter sagen Texte auf, die nie gedruckt oder mündlich wiederholt werden. Auszug aus einem Gespräch zwischen Acheron und den Katayern folgt, wie gespeichert. Und die Figur da, die du geschnitzt hast, wie wirst du sie nennen? Frost. Warum wirfst du die Skulptur ins Feuer? Hat sie dir nicht gefallen? Hat mir gefallen, aber Frost ist gemacht, Essen ist nicht gemacht, brauche Holz für Feuer. Nun ist Frost Wärme. Wie man hört, der Prozess ist wichtiger als das Produkt. Sprachlich bringt dies eine Reihe interessanter Probleme mit sich. Vermutlich verleugnen die Kataya die Zeit, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Sie leben in einem unbestimmten Jetzt. Wenn die Kataya sagen wollen, dass jemand, den sie kennen, tot ist, so wird daraus in ihrer Sprache jemand, an den ich mich erinnere, Jemand, den ich nicht sehe. Jemand, der nicht hier ist. Sie können nicht klar unterscheiden, ob jemand gestorben oder nur für kurze Zeit weg ist. Nach meiner Analyse leben Sie auf einer mentalen Insel, die vom Jetzt und Hier umrissen wird. Was sich außerhalb dieser Insel befindet, hat für Sie keine eigentliche Existenz und ist Ihrer Auffassung nach ebenso wirklich und zugleich unwirklich wie Ihre Träume. Die Deutung dieser Wirklichkeitsauffassung ist eine reizvolle und komplizierte Herausforderung. Nicht alle Mitglieder der Expedition teilen diese Meinung. Aufnahme eines Gesprächs wie gespeichert. Wir werden wohl nichts rauskriegen. Es ist ja völlig ausgeschlossen, auf irgendwas eine vernünftige Antwort zu erhalten. Unser Material dürfte wohl ausreichen, dass wir uns ein Bild von dem machen können, was vorgefallen ist. Der Computer meint nein. Er hetzt uns wie Laufburschen umher. Nicht bloß wir sind durcheinander. Der Computer tut nur, worauf er programmiert ist. Wenn er uns eine Analyse geben soll, dann braucht er mehr Informationen. Mehr Informationen? Nennst du das, womit wir ihn füttern müssen, Informationen? Ich halte es nicht mehr aus, gleichgültige Müßiggänger zu interviewen, die Holzfiguren schnitzen, um sie ins Feuer zu werfen. Ich finde, du bist ungerecht. Der Computer kann ja nicht wie wir die Stimmung und die Atmosphäre erleben, die hier herrscht. Und wie erlebst du sie? Ich weiß nicht recht. Wollen wir nicht dem ins Auge sehen, dass wir nie erfahren werden, was mit der Mannschaft der Dagamar passiert ist? Aber weder der Computer noch das Kontrollzentrum Erde lieben Ratespiele. Dann kommen wir ja nie weg. Es ist natürlich und verständlich, dass die Kultur der Kataya die Mannschaft verunsichert. Sie weiß nicht, wie sie sich dazu verhalten soll. Sie spürt, dass sie ihre Lebenswerte bedroht. Das ist eine verständliche Reaktion. Die Mannschaft erlebt einen so eindeutigen Kulturschock, dass mir jeder Vergleich dazu fehlt. Eben deshalb ist es so wichtig, eine gründliche Analyse dieser fremden Kultur vorzunehmen. Ich benötige weitere Informationen. Die Mannschaft ist nicht mehr ganz so bereit, mit mir zusammenzuarbeiten. Auszug aus einem Gespräch mit Acheron folgt wie gespeichert. Und wenn ich mich weigere? Ich brauche weitere Informationen. Beschaff sie dir selbst. Dazu bin ich nicht in der Lage. Die Vorschriften berechtigen mich dazu, dich zu bitten, mir Informationen zu besorgen. Ich pfeife auf die Vorschriften. Acheron war während dieses Gesprächs offenkundig unausgeglichen. Ich schlug dem Kapitän vor, ihm Beruhigungsmittel ins Essen zu geben. Das wurde abgelehnt. Aus einem Gespräch mit Gaia, Auszug folgt wie gespeichert. Trag mir deine Theorie vor. Ich glaube, du spürst es ebenso wie wir. Sie waren verwirrt, wussten nicht, wie sie die Situation meistern sollten. Und als sie es versuchten, wurden sie davon angesteckt. Sie haben sich so sehr angestrengt, die Kataya zu begreifen, dass sie nach und nach wie sie geworden sind. Gradweise verloren sie das Interesse für ihr Raumschiff, ihre Dinge, ihren Auftrag. Du meinst, die Einstellung der Mannschaft zu dem, was richtig ist, veränderte sich. Die Mannschaft von Dagamar wurde angesteckt. Diese Kultur ist gefährlich. Dem Anschein nach ist sie friedlich und harmonisch, ohne Stress, ohne Konkurrenz. Aber in Wirklichkeit macht sie lethargisch. Wo wären die Menschen heute mit einer solchen Einstellung? In der Steinzeit. Eben. Und wer von uns wünscht sich das? Auf diese Frage bin ich nicht programmiert. Veranschlage die Wahrscheinlichkeit mit 32,4%. 2,4%. Das sind 17,7% zu wenig, 17,7% zu wenig, um eine Entscheidung zu treffen. Ich brauche weitere Informationen. Das sagst du schon fast ein Jahr lang. Was den zweiten Teil der Theorie betrifft, die Behauptung, dass der Bordcomputer von Dagamar ein Notsignal gesandt hätte, weil er den Planeten für gefährlich hielt, so kann ich dies mit Sicherheit zurückweisen. Ebenso wie mir fehlten ihm die nötigen Informationen, um einen solchen Standpunkt einnehmen zu können. Die Ursache dafür, dass er ein Notsignal schickte, ist aller Wahrscheinlichkeit nach darin zu sehen, dass er lange Zeit ohne Kontakt zur Besatzung war. Folglich erhielt er auch keine Informationen mehr. Ich wiederhole, die Ursache dafür, dass der Bordcomputer von Dagama ein Notsignal sandte, war Mangel an neuer Informationen. Populär ausgedrückt, er war sich selbst auf einem unbekannten Planeten überlassen, ohne menschlichen Beistand. Er langweilte sich, er wurde frustriert. Er bat um Hilfe. Diese Theorie hat eine Wahrscheinlichkeit von 82,7%. 82,7%. Obwohl Gaias Theorie nicht haltbar war, wurde sie von den anderen Angehörigen der Mannschaft unterstützt. Aufnahme eines Gesprächs folgt wie gespeichert. Ich begreife gut, warum du gern hier bist. Für dich muss dieser Planet ja fast sowas wie ein gedeckter Frühstückstisch in einem Berghotel sein. Aber wir verschwinden. Wir schließen uns Gaias Theorie an und verschwinden. Für uns reichen die Informationen aus. Das ist ausgeschlossen. Meine Analysen zeigen eindeutig, dass die Informationen nicht genügen. Aber wir verschwinden trotzdem. Man muss seine Vernunft gebrauchen. Solange man noch über sie verfügt. Wir sind uns also einig, dass der Planet gefährlich ist. Anders. Und das muss nicht heißen, gefährlich. Für dich ist es ja auch kein Problem. Aber es ist doch einleuchtend, dass sich hier zwei verschiedene Kulturen gegenüberstehen. Wir können viel von den Kataiern lernen. Von Leuten, die sich praktisch im Stadium der Steinzeit befinden? Es ist notwendig, dass eine solche Aussage mit der Bemerkung eingeschränkt wird, nach unseren Wertmaßstäben. Nach irdischen Begriffen befinden sich die Kataiya auf einem Steinzeitniveau. Aber wer weiß, wo sie uns unterbringen. Vielleicht befinden wir uns ebenfalls auf einer niedrigen Entwicklungsstufe, gemessen mit ihren Maßstäben. Und für wen ergreifst du Partei? Meine Funktion besteht darin, entsprechend den eingegebenen Informationen Tatsachen zu analysieren. Wertungen nehme ich nicht vor. In dieser Hinsicht bin ich neutral. Einschränkung. Soweit neutral, wie es in Anbetracht der Tatsache möglich ist, dass meine Programme von Menschen eingegeben sind. Meinst du wirklich, dass die Kultur der Kataiya ebenso wertvoll ist wie die unsere? Ebenso interessant. Ich wiederhole. Im Hinblick auf Wertungen bin ich neutral. Wie gut, dass wir es nicht sind. Sonst würden wir wohl einfach hier sitzen bleiben. Und du würdest ein neues Ding in einem neuen Berg im Wald, der nicht Stein ist, werden. Ich bedauere, aber wir halten den Auftrag für ausgeführt und bereiten uns auf die Rückreise vor. Die Rückreise fand nicht statt. Gemäß den Vorschriften kann der Bordcomputer ein Veto einlegen, wenn menschliche Unvernunft der programmierten Logik widerspricht. Dieses Gesetz hat das Kontrollzentrum Erde selbst eingeführt, um sicherzustellen, dass die Vorschriften jederzeit eingehalten werden. Nach dem gleichen Gesetz hat der Kapitän das letzte Wort. Aus dem Wortbuch des Kapitäns folgt wie gespeichert. Diese Mitteilung stammt vom Kapitän der Marco Polo. Ich habe mir soeben den Bericht des Bordcomputers angehört und sehe keinen formellen Grund, Einwände gegen die Darstellung zu erheben. Ohne Rücksicht darauf, wer recht hat, bitte ich um die Genehmigung, den Planeten NGC 1099-4 verlassen zu dürfen. Ich bitte das Kontrollzentrum Erde, mir so viel Vertrauen zu erweisen, dass man entscheidendes Gewicht auf die Einschätzung der Mannschaft legt. Ich erkläre, wir erleben die Situation als eine Bedrohung. Dieser Planet ist gefährlich. Er bedroht die fundamentalen Werte unserer Kultur. Dies liegt außerhalb des Bereichs, den ein Bordcomputer erfassen kann. Wie er selbst sagt, Wertungen nimmt er nicht vor. In dieser Hinsicht ist er neutral. Eine solche Neutralität ist für Raumschiff und Mannschaft eine Gefahr. Wir überlassen dem Kontrollzentrum Erde die Entscheidung. Der Bordcomputer hat die Wartezeit auf etwa 150 Jahre veranschlagt. Der Bericht wird euch erst in 75 Jahren erreichen. Und weitere 75 Jahre wird es dauern, bis die Antwort hier ist. In der Zwischenzeit begeben wir uns in den Hibernator. Lasst uns nicht so lange warten. Diese Erklärung stammt von Kapitän Jason auf dem Raumschiff Marco Polo. Ende des Berichts. Sie hörten Routineuntersuchung eines unbekannten Planeten. Ein Science-Fiction-Hörspiel von Jon Bing und Thor Orge Bringsfeld. Aus dem Norwegischen von Udo Birkholz. Computer 1, Charlotte Acklin. Computer 2, Christa Pillmann. Jason, Bruno Kasper. Acheron, Michael Schacht. Gaia, Vera Schweiger. Der Kataja, Klaus Degenhardt. Technik und Schnitt, Werner Feldmann. Musik, Heinz Reber. Regie, Rainer Zurlinde.